Die Verlierer. Im Großen Krieg gab es zwei Schriftsteller von internationalem Ruf auf der Seite der goldenen Überlieferung. Den nordamerikanischen Dichter Ezra Pound und den norwegischen Nobelpreisträger Knut Hamsun. Beide wurden nach dem Zusammenbruch in Irrenhäuser gesperrt. Auch der französische Dichter Robert Basillach musste für seinen Mut bezahlen. Meine Begegnung mit Ezra Pound habe ich in Zeitungen und Zeitschriften Nord- und Südamerikas geschildert. Ich traf ihn in Venedig in seinen letzten Lebensjahren, als er sich in ein freiwilliges Schweigen gehüllt hatte, das er mir zuliebe brach. Es gelang mir leider nicht, Hamsun kennenzulernen. Aber ich habe sein ganzes bezauberndes Werk gelesen, das so voller Poesie des hohen Nordens ist und Heimweh nach Hyperborea, vielleicht auch nach Ariana Vayi stark zum Ausdruck bringt. Wer liest heutzutage von der neuen Generation noch Knut Hamsun, um sich an der Schilderung der verwandelten Natur und seiner magischen Liebe zu den hohen Breitengraden der Welt und des Geistes zu erfreuen? Die eiserne Kontrolle über alle Veröffentlichungen und auch über Verlautbarungen bezüglich des Geschriebenen, die gelenkte Propaganda, die künstlich Berühmtheiten schafft und solche auch vernichtet, die in peinlicher Weise im Dienst für den Sieger engagierten Schriftsteller, die mitleidlose Rache, das alles ist über ihre Häupter hineingebrochen und wird noch den letzten ihrer Nachfahren fangen. Als ich noch ein sehr junger Mann war, ein unbekannter Schriftsteller fern meiner Heimat, erlitt ich ebenfalls Verfolgungen. Danach kamen dann Jahre des Schweigens, der Nachforschungen in abgelegenen Weltgegenden. Ich sagte ja schon, dass bis 5 Jahre nach Beendigung des Krieges die Überwachung und die Kontrollen nicht so streng gehandhabt wurden. Und so gerieten dann einige in Vergessenheit. Ich höre nicht auf zu schreiben und nachzuforschen, wobei mich gelegentlich meine Stellung als Diplomat schützte und ich dadurch abgeschirmt war, als ich die in aller Welt verstreuten Kameraden aufsuchte, die gelitten haben wie Ezra Pound. Jetzt, da es den Anschein hat, dass die Zeit fortgeschritten ist und nun das Alter kommt, sowohl auf dem Antlitz der Erde als auch in mir selbst, ist wohl der Augenblick gekommen, die goldene Legende nochmals nachzuerzählen und für einige wenige zusammenzufassen. Mein Werk ist nahezu vollendet mit Veröffentlichungen in verschiedenen Ländern und Sprachen. Das habe ich erreicht. Wie, das weiß ich auch nicht. Diejenigen, welche jene Bücher aufmerksam durchgelesen haben, dürfen sich über die Enthüllungen in diesem Buche nicht wundern. Hier werden sie nun vielmehr den Schlüssel dafür finden. Bei Ezra Pound. Vor Jahren, es war in Venedig, angesichts dieser wie aus Stein gehauenen stummen Bildsäule, und es gab einst eine Zeit, in der die Steine redeten, setzte ich zuerst zaghaft ein Wort an das andere, wobei ich unter anderem sagte, »In 700 Jahren wird der Lorbeer wieder blühen. Seien Sie glücklich. In weiteren 700 Jahren werden Sie wieder der Verlierer sein.« Ich wusste, dass Ezra Pound dem Gott der Verlierer in dieser Welt, dieser dunklen Beilzeit, dem eisernen Zeitalter, welches die Inder Kali Yuga nennen, zugehörte. Auch er war ein Gefährte des misshandelten und erniedrigten Luzifer, vielleicht unwissentlich auch des Lezibel der Katara, Apollos, des Abraxas, Krishnas, Shivas sowie des Quenos, der Selknam, der Träger oder Verkünder des Lichts vom Morgenstern, das den Aufgang der neuen Sonne verkündet und der sich dann in Erwartung einer edleren, reineren Welt dorthin zurückzieht, wohin auch schon die Helden und die Giganten gegangen waren. Ich begann damit, Pond von meiner Pilgerfahrt nach Montségur zu berichten, und ich erwähnte auch die Sierra Maladetta, in der Bertrand de Born, ein von ihm geschätzter Troubadour, den Tod durch Erfrieren suchte, wie es uns von Otto Rahn in seinem Buch »Luzifers Hofgesind« geschildert wurde. Und in diesem Augenblick geschah es, dass dieser Steinfelsen da vor mir eine Gebärde machte und ein Licht der Freude ihn überkam. Ezra Pound hatte nämlich den Montségur bestiegen. Er war auch ein Ketzer und ein Krieger. Es kam mir ein Gedanke, so als ob mir ein Geheimnis enthüllt worden sei. Ezra Pound war ein Teil der luziferischen Überlieferung. Durch seine Hände lief das goldene Band dieser männlichen kriegerischen Überlieferung ohne dass er sich dieses Geschehens völlig bewusst gewesen wäre. Die Bedeutung, die Pont in seiner Jugend dem Heldengedicht des Cid, dem Rolandslied Parzival, den Gesängen und der Gesittung der Troubadoure von Languedoc beimaß, hatte wohl zur Folge, dass er in unserer Zeit stellvertretend für alle diejenigen wirkte, die für eine nicht auf Wucher ausgerichtete Welt kämpfen, wie ja auch die Templer einmal darum gekämpft hatten, die Grundlagen für eine geistigere und gerechtere Wirtschaftsordnung zu schaffen. Wäre diese Absicht nicht vorzeitig vereitelt worden, dann hätte die Erde im Fischezeitalter eine völlig andere Entwicklung nehmen können, in einer anderen Richtung verlaufend, indem man die Wiederentdeckung einer vergeistigten Technik gemacht hätte, mit der es möglich geworden wäre, die Erde umzugestalten, ohne sie in der sich jetzt ankündigenden welterschütternden Katastrophe zu zerstören, letztlich als Auswirkung einer in das teuflische Räderwerk des Wuchers und der Konsumgesellschaft, des Rationalismus und des kollektiven Materialismus aller Völkermaßen verstrickenden groben mechanistischen Technologie. Ezra Pont unterstützte im Zweiten Weltkrieg den italienischen Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus, da er dort eine nicht auf Wucher ausgerichtete soziale Wirtschaftsordnung zu finden glaubte, die gleichfalls mit einer andersartigen Technologie und Wissenschaft, mit einer anderen organischen Gliederung, ihre übersinnlichen Wurzeln in einer geläuterten und gereinigten, lebenskräftigen Erde hätte. Nun weiß man aber, weil Unterlagen als Beweise hierfür vorhanden sind, dass die Organisation der hitlerischen SS ihre Anregungen vom Templerorden erhalten hatte. In ihren geheimen Führungsschichten verfügte sie über eine Art von esoterischen Einweihungen, darüber hinaus über verschiedene Schulungsstätten in Burgen der verschiedenen Gauen, nach Art der templerischen Gendarmerien. Die SS wollte nach Beendigung des Krieges an den Grenzen Europas, im Kaukasus, in La Rochelle in Südfrankreich, vielleicht auch in Montségur Städte gründen, die von jeglicher Steuer befreit sein sollten, wo das Geld keinen Wert hätte und wo der Handel, wie im Altertum, als geistiges Bindeglied zu dienen hätte. Heutzutage gibt man vor, die neue, besser gesagt diese uralte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die vom Faschismus und vom Nationalsozialismus errichtet werden sollte, nicht zu kennen, und man belegt mit der voreingenommenen Bezeichnung faschistisch jede beliebige autoritäre Staatsform oder jede Diktatur, die irgend in der Welt eingesetzt worden ist, sofern sie keine marxistischen Neigungen aufweist. Aus allen diesen Erwägungen heraus ergriff Ezra Pont in dem großen Krieg Partei für Italien und Deutschland gegen das Land seiner Väter, das er als ein Sinnbild des Gegenteiles hiervon ansah, mit seiner auf Wucher fußenden Wirtschaft, Technik und Lebensordnung, wie er selbst sagte. Ezra Pont verlor. Man sperrte ihn in Pisa wie ein wildes Tier in einen eisernen Käfig, worin man ihn den Unbilden der Witterung aussetzte, der Kälte und der Hitze. Später brachte man ihn dann in ein Irrenhaus der Vereinigten Staaten, wo er 13 Jahre lang eingesperrt wurde, die besten Jahre im Leben eines Mannes. Und das geschah dem größten Dichter seiner Zeit, der Joyce bekannt gemacht hat, der Eliot bei der Herausgabe seiner Werke behilflich war, der Konfuzius übersetzte und I Ching das Buch der Wandlungen ausdeutete. Dasselbe spielte sich aus gleichem Grunde mit Knut Hamsun in Norwegen ab. Auch dessen geistiger Führer, der Verlierer einer außerirdischen Schlacht, wurde gequält, verleumdet und schließlich in den Eiswüsten des Nordpols angekettet, dort, wo er eines Tages das letzte Thule, Ultima Thule, aufblühen lassen wird. Immer wieder geschieht es, dass die Verlierer hier in legendäre Dämonen der Geschichte verwandelt werden, so war es bei Ravana, der von Rama niedergeworfen wurde, und so ist es auch im Falle von Luzibel. Falls Ezra Pont sich geirrt hat, nun gut. Plato sagte schon, alle großen Dinge begründen ihr Dasein in der Gefahr. Und Heidegger, wer in großen Maßstäben dachte, musste sich auch in großen Maßstäben irren.